Herzlich willkommen zu unserer Besprechung von Agents of S.H.I.E.L.D. Staffel 3. Heute reden wir über die letzte Folge, die hieß Among Us Hide. Ich steuere jetzt, dass ich gerade nicht weiß, was es mit der Folge zu tun hat. Unter uns verstecken sich. Und dann ist das ein Bezug auf Andrew? Ja, und Lash? Ich denke schon. Okay. Und weil sie versuchen ja herauszufinden, wer Lash ist, und dann. Ist das der einzige Bezug? Ja, ich bin gerade überlegen. Das finde ich ein bisschen schwach. Es ist halt schon der große Punkt der Serie. Ja. Am Schluss kommt es raus. Dass also ich habe es jetzt schon so als den Haupt... Ja, aber sonst versteckt sich ja niemand, oder? Am Mars Hide. Also ich meine, die Newmans verstecken sich ja nicht. Die sind nur am schlimm dran sein. Ja. Sie verstecken sich, glaube ich, schon. Sonst, ja. Gut. Also können wir es auf die beziehen auch. Und sonst? Denn bei der ATCU wollte sie halt Carlson nicht zeigen, was sie da genau machen. Also so im weiten Sinn passt es wohl auch. Ja, aber jetzt mal zuerst einfach, wie hat dir die Folge gefallen? Ganz gut, weil Bobby wieder mehr vorkam. Mhm. Bobby kam vor. Bobby kam. Und ich fand Hunter lustig, weil er jetzt wieder der Punching Bag ist. Ja. So ein bisschen ein Comic Relief. Ja, schon. Ja. Und ich finde es halt witzig, wie die Serie mit ihm umgeht. Also. Und. Ja, doch. Also, ich fand es eigentlich schön, bei allen zu schauen, wie es weitergeht. Und das nichts. Also, es hat wirklich alles einen Moment bekommen. Also, auch. Auch wenn es nicht groß weiterging, jetzt mit der Planetensache und Wills Rettung, kam es trotzdem vor. Ja. Ja. Also, aber jetzt einfach als erster allgemeiner Eindruck. Ja. Ich habe dann. Und du? Ja, ich habe mir eben so ein Netzwerk von Notizen gemacht, um schauen, wer wo welche Charakter mit wem in Verbindung war, weil eben jetzt sind wirklich alle wieder vorgekommen, oder? Mhm. Genau, und da muss man sich wieder anpassen. Und ich fand es auch gut, dass sie halt dieses Mysterium um Lash jetzt aufgeklärt hat. Also, weil es ja mehr jetzt weiß, wird sich es wohl in der nächsten Folge dann auch weiterziehen und nicht irgendwie einen Unterbruch geben. Einfach so, ein paar Mal gibt es eben so Mysterien, die viele Serien lieben, es in die Länge zu ziehen und so lange wie möglich, weiß nicht, einmal auf die Schippe. Wie sagt man? Ja, auf Dings zu halten. Ja. Genau. Und das dann, auf die Schippe nehmen ist jemanden verarschen. Ja, genau. Quasi. Aber auf die Folter spannen. Auf so. Die Folter spannen, genau. Ja. Okay. Gott. Das haben wir so gelacht, weil wegen Bobby und der Folter und jetzt auf die Folter spannen. Und was für ein furchtbarer Ausdruck. Ja, stimmt. Okay. Dass da dann doch mit Tempo vorangegangen wird. Und ja, der große, also neben dem, das mit Andrew, halt, dass eben Bobby wieder zurück auf dem, im Einsatz ist. Und ich fand es auch interessant, wie sie gezeigt haben, wie sie hat doch versucht, also wie sie so direkt eben dann wieder in Kampfsituationen zu kommen, dass sie dem doch aus dem Weg gehen wollte. Da will ich allerdings mal reden, wie du das interpretiert hast. Ja. Und. Aber, und vorher sage ich noch kurz, also mir quasi gefallen, dass nach dieser Folge, wenn ich mir jetzt so überlege, dass nach dieser Folge letzte Woche, die sehr konzentriert war, auf diesen einen Handlungsort und zwei Figuren, wir jetzt beim Zurückkehren zu allen quasi wirklich es auf alle Stränge konzentriert war und sie das Kunststück hingebracht haben, alle Stränge sehr, ich finde, sehr ausgeglichen miteinander zu verbinden und quasi nicht jetzt mehrere Stränge hatte, aber mit einem ganz starken Hauptstrang, sondern sie haben jetzt quasi wie das Gegenteil gemacht, nämlich ja, genau. Konzentration wirklich auf mehrere Sachen und nicht, ja. Das fand ich ganz, also formal merke ich jetzt, es hat mir gefallen, glaube ich, dass es so wieder passt zu letzter Woche, weil es von der Dynamik das genau umgekehrt war. Genau, so ein Kontrast. Genau. Ja. Und jetzt eben gerne zu Bobby. Also und ich glaube, für mich ist es einfach, wenn wir ein bisschen mit einem anderen Ansatz drüber sprechen. Und zwar hat es mir enorm gut gefallen, dass May Bobby als Partnerin haben will und dass zwei Frauen miteinander arbeiten. Und weil mir ist mal aufgefallen, wir haben zwar recht viele Frauencharaktere, aber die haben gar nicht so viel miteinander zu tun. Jetzt muss man, also gar nicht so viele gemeinsame Sachen. Jetzt muss man fairerweise sagen, als ich jetzt überlegt habe, die Männer sind jetzt auch nicht so viel, nur zwei Männer oder so miteinander unterwegs, sondern wir haben sehr viel gemischte Teams. Also ich meine, Sky und Mac, Coulson und Rosalind, Gemma und Fitz oder Gemma und Will oder Fitz und Bobby oder May und Hunter. Also wir haben sehr viel gemischt, aber ich meine, eben verglichen damit, wie viele Frauen wir mit Frauen auf dem Bildschirm sehen, ist es dann halt immer noch, also auf die ganze Serien- und Filmwelt, ist es halt cool, zwei Frauen dann hier als Team zusammen zu sehen. Und jetzt dieses Zusammenarbeit zwischen May und Bobby hat mir zumindest jetzt das gegeben, was mir bei Hunter und May total gefehlt hat, nämlich, dass du siehst, wie zwei Leute miteinander funktionieren als Team und wie ihre Zusammenarbeit funktioniert und wie unterschiedlich ihre Stile sind. Oder dass sie unterschiedliche Stile haben und wie das dann funktioniert miteinander. Und das fand ich ganz interessant. Und ja, und ich, weil das gefragt, also ich fand nämlich in der Bank fand ich das eigentlich ganz cool, dass Bobby nicht direkt den körperlichen Konfrontationsweg gewählt hat. Und ich finde, es entspricht ihr auch. Irgendjemand auf der Mary Sue hat gesagt, ja, aber sie ist doch eigentlich eine combative, also Kampf, für den Kampfeinsatz spezialisierte Person. Aber Bobby wurde schon immer gezeigt als jemand, die diplomatische Seite des Spionseins, des Agententinnenseins auch gut beherrscht hat. Ja. Ich meine, sie war undercover bei Hydra. Genau, und so. Ja, wollte ich gerade sagen. Ja. Und ich würde sagen, dass May das viel weniger hat, dieses Element, oder zumindest weniger gezeigt wurde. Und dass das dann zusammenkommt, das fand ich spannend. Ja, ja, May haben wir dort mal mit Coulson bei so einer Party gesehen. Und da war sie recht unangenehm. Also sie konnte es schon, aber ich glaube, die andere Seite gefällt dir mehr. Ja. Und bei Bobby ist das wohl weniger stark ausgeprägt, dieser Unterschied. Ja, also finde ich schon. Also ich fand nicht, wo das... also ich fand nachher schon, dass ich gezeigt hat, dass sie noch Hemmungen hat. Und ich fand es auch gut, dass May mit ihr drüber gesprochen hat, weil das auch zur Reha gehört. Das erste Mal wieder auf Konfrontation und auf körperliche Schmerzen gefasst sein. Und darauf, dass jemand anders dich in körperlicher Gewalt hat. Aber ich fand nicht, dass das in der Bank, dass das jetzt doof war von ihr. Ich fand es eigentlich ganz clever. Ja, und so hätte ja fast funktioniert. Ja. Ich glaube, May war ein bisschen vorschnell, aber naja. Oder zumindest, sie hat dann gedacht, sie hat es auch ein bisschen rausgezögert. Ja. Also ich meine, stimmt. Ja. Sie waren ja quasi ertappt. Ja. Und so konnten sie dann ablenken und hatten selbst in der Hand, wann sie angreifen. Ja, stimmt. Wie Zeit zum Nachdenken, ja. Ja, genau. Und dann. Aber ja, ich würde zustimmen, es war schön, dass sie gezeigt haben, auch dieses Reha-Element von Bobby, dass sie wieder reinkommen muss. Und diese Überwindung oder eben Zurückhaltung. Und dass man das ja dann auch gesehen hat im Kampf, dass sie quasi. Also, ich weiß nicht, so wie Bobby bis jetzt in Kämpfen erlebt haben, glaube ich, dass sonst dieser Typ. Also, weniger ein Problem gewesen wäre, als es jetzt war. Ja, also ich finde schon, dass man noch gemerkt hat, dass sie noch nicht wieder bei voller Kapazität ist. Mhm. Weil ich meine, die Frau hatte krasse Kampfszenen insgesamt und auch diese ganze Ward und Agent 13 Sache, ich meine, da war sie so gut. Genau. Und an anderer Stelle, wo die Reha auch wieder vorkommt, ist mit Simmons, wo sie mit Andrew redet. Das war auch ganz schön. Ja. Wo es auch um diesen Punkt geht, dass Sky ihr das schon wieder zutraut. Also Simmons sagt, man kann mir jetzt auch schon wieder was zutrauen. Ja, also sie wirkt ja auch. Genau. Eben, wir haben ja jetzt gesehen, dass nicht so viel, dass ihre Post... Ah, ja. Traumatische Syndrome, die wir dort gesehen haben, vielleicht ein bisschen übertrieben durch die Serie dargestellt wurden, ja. Weil das, was sie erlebt hat, dann doch nicht so eingreifend war, wie wir es uns vorgestellt haben. Ja. Und ein bisschen, das jetzt zwischen Sky und Simmons, das wiederkommt mit dem Einsatz, greift ein bisschen zurück wenn meine auf die Szene, als Daisy zu ihr kommt, die ihr die Daisies gibt, wo ich meine Interpretation war, dass sie damit auch schon zeigt, ich traue dir auch schon wieder Dinge zu. Ja. Und jetzt ist quasi der Auftrag von Daisy da. Aber das kann ein bisschen überinterpretiert sein von mir. So. Ja, nein. Genau, sie hat ja dann diese Probe untersucht, ja. Und da können wir schnell auch schon zu über Fitz reden. Mhm. Also, da fand ich interessant die Unterhaltung mit Hunter, weil der sozusagen so ganz blunt hat gesagt, ja, ist doch die Competition. Wieso willst du dem helfen, zurückzukommen? Mhm. Also ja, hallo. Eben ist ja. Also ich fand daran zwei Dinge oder interessant. Erstens der Vergleich Phoenix und ich mit Planet. Ja, ja. Und dachte ich, ja, Hunter ist genau dasselbe. Ja. Dann ist er aber, und ich dachte, das haben sie auch einfach gemacht, damit Fitz zeigen kann, dass er da voll dahinter steht und das auch so meint. Dachte ich sehr, okay. Aber dann kam man auch wieder, ich meine, Hunter hat gleichzeitig zugegeben, dass er es ja auch gemacht hat. Ja. Also von daher ist es so ein bisschen ein unsinniger Beitrag. Ja, ja. Aber es hat Hunter. Ja, also von mir, und auch. Und jemand, das fand ich gar nicht so schlecht, auf der Mary Sue geschrieben, ja, es hat ein Berufssoldat oder Mercenary, ja, Söldner. Klar, ja. Und halt wahrscheinlich nicht allzu. Und Fitz ist ihm wichtig und ist ein Freund von ihm, aber irgendein Typ auf dem Planeten kann ihm vielleicht gestohlen bleiben. Ja, das stimmt, ja. Und ich meine, vielleicht ist es auch ein bisschen konsistent, auch mit dem, dass er relativ schnell bereit war, Andrew in Gefahr zu bringen. Ja, ja. Und er hatte jetzt nochmals gesagt, er hätte, also du glaubst doch nicht, dass Ward Andrew hergegeben hätte. So. Mhm. Und ich dachte, ich glaube nicht, dass Ward hätte Andrew leben lassen, natürlich, damit er ein weiteres Druckmittel hat. Ja, also, klar. Das fand ich, das hat niemand gesagt, aber das ist doch der Punkt. Also. Und da habe ich auch in einem Recap, haben sie das angesprochen, dass halt alle jetzt auf Andrew zurück sauer sind. Mhm. Aber schlussendlich ist ja Ward der am direktesten dann die Schuld trägt, also weil er das alles organisiert und die Befehle gibt und so. Ich bin ja klar, aber ja, also dass man das auch nicht vergessen darf. Ja, aber das ist quasi so mein Ding zu Hunter und diese Szene von Fitz, also das, ja, also ich fand es einfach ein bisschen, aber er ist nicht der cleverste. Also ja, der Vergleich Phoenix und so ein Planet, ja, also genau. Müsste man schon nochmal sagen, ja, ist vielleicht ein bisschen was anderes. Ja. Und dann aber, wie das quasi relativiert wird davon, dass er durchscheinen lässt, dass er das genau gemacht hat. Und was manche gesagt haben, was dann halt gut war, ist, dass dadurch, dass er aber trotzdem schon ein bisschen gesagt hat, lass uns auch schauen, wer dieser Will wirklich ist. Ja, also oder dann so. Halt nachforscht. Ja. Ja, also so blöd ist das eigentlich nicht. Fragt sich jetzt halt, ob dort was rauskommt, das dann. Weil, ne. Wie geht's denn dir mit diesen Fantheorien, dass Wills Geschichte gar nicht aufgeht? Weil ich fand das schon noch einen interessanten Punkt, dass Will vielleicht gar nicht die Wahrheit erzählt oder dass Will vom Planeten beeinflusst ist, oder? Der ist ja eben, also wenn das stimmt, mit den 14 Jahren ist ja wirklich eine lange Zeit, wo jemand alleine ist und dass das dann einen Einfluss hat, kann ich mir schon vorstellen, ja. Aber jetzt, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es schon direkt irgendwie voll angedeutet wird, aber dass in dieser Serie relativ oft Charakter, wo man denkt, sie sind eine von den Guten und nachher ist es doch nicht so, dass es jetzt schon mehrmals passiert. Mhm. Also würde es mich nicht so wundern, wenn das hier auch der Fall ist, dass da irgendwas nicht ganz recht ist und dann haben sie es, können sie das Problem auch wieder lösen, von wegen, dass ja Gemma jetzt mit jemand anderem eigentlich zusammen ist und dass sie dann wieder auf den Gemma-Fitz-Zug zurückkehren. Ja. Und das für bis ans Ende der Serie sich aufbauen können. Das immer bla bla bla. Aber wie ging es dir dann mit der Szene, Hunter und Fitz? Also ich habe einfach dann mir so gedacht, eben es gibt sicher eher männliche Zuschauer, die dann eben ähnlich denken wie Hunter. Mhm. So, oh man, das macht man doch nicht, wenn du auf die Frau stehst, hilfst du ja nicht, ihren Freund zusammen zu retten und so. Aber dass ja eben Fitz ja eigentlich auch diese andere Art von Maskulinität darstellt, wo eben dann nicht sozusagen auf so über Competition, oh, ich muss mich so durchsetzen und sozusagen ich habe das Anrecht darauf, dass diese Frau mit mir zusammenkommt, mhm, und was sie denkt, ist sozusagen dann weniger, ja, wichtig, dass er eben diese gefühlsvollere, verständlichere Seite darstellt. Oder auch kooperativ. Kooperativ, ja. Und wo halt wirklich das Anliegen der Person wichtig ist und dann nicht seine eigenen Wünsche dann da über das hinüberstellt. Ja. Drüber stellt, ja. Genau, ich glaube, das haben sie wieder sehr betont in der Folge. Mhm. Auch da, wo er sagt, nein, darüber müssen wir gar nicht reden, Gemma, das ist ja gar nicht der Punkt, ja, dass wir ihn nicht kriegen, sondern nur das hat nicht funktioniert, also dass er sofort ganz deutlich macht, dass das außer Frage steht. Mhm. Mhm. Ja, genau, Gemma kommt ja und sagt, ja, ist ja noch eine komische Situation und so, oder? Ja. Und er sagt dann, ja. Und eben, aber das hat dann gesagt, nein. Er sagt dann, we don't have to talk about it, gell? Ja. Weil es klar ist. Das, ja, weiß. Aber er hat trotzdem, ja, dann er hat angefangen nachzuforschen. Ja. Das und da finde ich. Und ja, da habe ich irgendjemand, hat, glaube ich, irgendwie einen Screenshot gemacht und da sieht man irgendwie, dass der mal irgendwie der Astrologie-Club irgendwie war oder irgendwie so etwas, was einfach darauf hindeutet, dass er doch mehr mit Wissenschaft zu tun hat und dass sozusagen er vielleicht gelogen hat, von wegen, er sei nicht so der, mhm, Wissenschaftler-Typ. Und da habe ich mir aber noch gedacht, so NASA-Astronauten sind doch immer Wissenschaftler und so. Aber ich finde es einfach eine komische Lüge, so wieso sollte er über so etwas lügen und so. Der, vielleicht, weiß nicht, liest man da jetzt auch zu viel heraus und, ja, da haben die Leute, wo das zusammengestellt haben, sich nicht so Gedanken gemacht. Ich glaube, das ist noch ein Punkt, wo wir sehr abwarten müssen, was, mhm, die Serie meint, weil, ja, ich habe da ja auch viel dazu gelesen und ganz viele Leute sagen, seine Geschichte geht so etwas von nicht auf. Mhm. Und eben ein Punkt ist auch, dass mit dem NASA-Training, da müsste er mindestens 40 sein inzwischen, ah, ja, oder genau, noch das Alter. Alter. Und dass die auch nicht einfach irgendwelche Leute da hochschicken und dann sagen andere, ja, aber es ist ja nicht NASA von uns, sondern NASA in der, mhm, Schiede. Und so, und eben, ich glaube, das ist wie, und dann weißt du nie, ist eine Serie gut genug, dass sie das berücksichtigt hat, oder macht sie es einfach so, wie sie Bock drauf hat, und ich glaube, das ist wie diese Spekulation, ja. Ist auch wie zu früh. Ja, glaube ich auch. Wie sie das dann genau... Aber was ich einen interessanten Aspekt fand, im Kopf zu behalten, dass Wills Geschichte nicht, also, dass wir es nicht nur für bare Münze nehmen müssen, ja, also ja, das... Besonders das wegen dem Alter ist echt unlogisch, weil dann hätten sie ja, die Schreiber von der Serie hätten ja einfach statt 14 Jahre irgendwie, alles nicht, hat dann 7 Jahre draus machen können. Stimmt, ist auch ein Punkt, ja. Also das wäre ja auch schon lange genug. Ja, und ich meine, das Spannende wäre ja wirklich, wenn dieser Planet nicht einfach nur langweilig irgendein Planet war, wo sie hingesappt wurden, sondern tatsächlich irgendwie einer der lebenden Planeten des Marvel-Universums, ja, wäre. So oder, also etwas, ja. Das wäre halt schon cool, wenn das, was wir gesagt haben, sie hat zwar nicht einen Alien angetroffen, da aber ist wohin gekommen, ja, wo an einen echt spannenden Ort. Mhm, irgendwas stimmt dort nicht, oder ist ja ganz anders. Ja. Das wäre schon cool. Ja, das werden wir aber noch sehen. Ja, ja, und apropos Maskulinität, nämlich finde ich es ganz witzig, wie die Serie quasi mit Hunter umgeht, der ja eben in gewissen Teilen so ein bisschen, ich finde, ja, das war so ein, also er ist schon ein bisschen Macker, aber so ein also nicht, also mich nervt er nicht. Und das ist schon mal, also ich finde, dass er so ein bisschen ein, jetzt nicht ein super Dominant, er ist nicht so dominant, das finde ich. Also er ist nicht, ich finde nicht, dass er immer so die Oberhand haben muss oder so, sondern ist eher so ein bisschen einfach, ich weiß nicht recht, wie man es nennt. Also, und ich habe das Gefühl, dass eben diese Eigenschaften von, ja, dann lassen wir ihn doch einfach da sitzen oder, oh, ich gehe jetzt einfach Wort hinterher oder unüberlegt und so, dass aber quasi die Serien das auch spüren lässt, indem er einfach jetzt wie Mac und Daisy zum Beispiel mit ihm umgehen, mhm, und ihn nicht besonders ernst nehmen, das finde ich eigentlich wieder ganz witzig oder gut gemacht von der, mhm, Serie. Also von mir, ich fand das so gut, als Hunter doch dann vorschlägt, ja, wir gehen da jetzt hin und bringen ihn um oder was weiß, ja, ich. Foltern, oder? Ah, oder foltern, genau. Foltern ihn und so. Und dann, als Max so sagt, ja, nein, ein bisschen Professionalität bitte. Mhm. So als Kommentar zum kompletten Vorgehen, mhm, von Hunter bezüglich Ward. Das fand ich, ja, Genau. Also, wie gesagt, ich mag die Figur wirklich, ich mag ihn auch als, also ich mag den Charakter, ich finde nicht, dass er total der Arsch ist, aber die Sachen, die ich quasi sozusagen ein bisschen problematisch sehe, werden für mich dadurch aufgefangen, dass die anderen ihn teilweise nicht so ernst nehmen oder sich dann ein bisschen lustig machen über ihn. Das ja, und es war sehr lustig, wie er dann mit dem Telefon. Ja. Oh mein Gott, ich war es, ich war es. Ja. Eben, also es ist doch eine... Es ist sehr kindlich. Ja, genau. Es war einerseits schon eher das in der Lad-Typus. Mhm. Aber kein Lad, der so richtig aus der anderen Leuten... Ich finde nicht, dass er respektlos ist, nein, den Leuten um sich selbst herum, ja, oder krass verletzend oder so. Er ist eher unbedarft oder teilweise unüberlegt und teilweise sagt er nicht so nette Sachen über Leute, die nicht, also die, aber nicht, ja, aber so, dass man gut damit umgehen kann, finde ich zumindest. Mhm. Ja. Gut. Ja. Wollen wir mehr zuerst machen, Coulson, Rosalind oder die Ward Abteilung? Wollen wir es zuerst sagen? Ward Abteilung. Ja, weil er Ward. Was haben wir zu Ward zu sagen? Ward telefoniert mit diesem neuen Charakter. Neuen Typen. Aber der ist eben nicht ganz neu. Der ist der in den Avengers-Filmen als einer von der World Security Council. Dort ist der, war der schon dabei. Also der Schauspieler ist ein bekannter als ich. Kann jetzt auch nicht genau zuordnen, aber der ist in den Filmen schon vorgekommen. Ja. Und genau, mit dem telefoniert Ward. Und sprechen ja darüber, wie sie da wegen diesem Werner von Strucker umgehen sollen. Und da fand ich einfach interessant, wie Ward so sagt, so, ja, I don't need redeeming. Ja, ja, ja. Sozusagen so als Meta-Kommentar für Fans, die ihn nicht ganz akzeptieren wollen. Das ist halt wirklich einfach ein... Stimmt, der Aspekt ist mir noch gar nicht aufgehört. Mir ist nur, also ich musste bei Redemption halt an Closure denken. Ja, und, und ich habe noch nicht fertig drüber nachgedacht, aber quasi das Redemption ist nicht das, was er braucht. Closure ist das, was er braucht. Ja. Und das mit dem Meta-Kommentar, das ist cool. Cooler Aspekt, ja. Also von wegen, dass der Charakter einen Kommentar zu sich selbst macht. Also, dass sich der Charakter wirklich selber ganz klar positioniert und nicht mehr versucht, sich als, ich bin doch auch eigentlich ein ganz Lieber und ich hatte nur ein Trauma und ich wollte das gar nicht. Und jetzt ist er auch so, nope, ich bin jetzt, mach neu so Hydra und wir werden Shield zerstören und... Hat er das jetzt gesagt? Ich will endlich mal wissen, was dem seine Absicht ist. Also in der vorherigen Folge hat er doch so eine Diskussion über Shield. Okay. Ich habe es jetzt nicht mehr. Ja, kann gut so habe ich es verstanden. Ja. Das Ziel ist schon, Shield, also Hydra hat schon die Idee dahinter, ist einfach den Chaos. Sollen sie mal machen. Ja, ja, chaotisch sind sie auf jeden Fall. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie besonders gut organisiert sind. Was sehr gut ist. Ja, das ist ja noch in den Anfängen. Ja. Von Strucker war ich ein bisschen stolz, dass ich es gesagt habe, weil ich habe genau gesagt, dass er davon gerannt ist und abgebrannt hat in der Hoffnung, dass Walden nicht mitkriegt. Genau, also er hat es ja nicht selber Stimmt. Er hat nicht das Feuerzeug, aber richtig gesagt, aber dass man dort am Schluss gesehen, wie er wegrennt ist und hat sehr ängstlich reingeschaut. Ja, das macht jetzt Sinn. Und ja, dass er Walt quasi nicht, genau, und ich hatte das Gefühl, er hat was gemacht, das Walt nicht wissen soll. Dass es halt seinen Auftrag nicht erledigen und genau, da hat er Angst gehabt. Aber wolltest du noch was sagen zu Ward? Das mit dem Redeeming ist sicher am wichtigsten und zu diesem neuen Charakter werden wir dann sicher noch mehr sehen. Mhm. Jetzt weiß man noch zu wenig. Ja, das war jetzt sehr kurz. Aber der gehört wohl auch irgendwie zu Hydra und hat eben in diesem World Security Council mitgemacht. Also Hydra war ja überall. Deshalb, ja, das sehen wir dann noch. Ah, ist das dieser Council, wo dann Scarlett Johansson bei Captain America, wo Black Witch dann die eine Rolle übernimmt. Black Widow, ja. Ja, genau, aber dort war er nicht dabei, aber das war eigentlich dieser World Security Council. Okay, gut. Ja. Aber ich glaube, bei den Avengers sah man diesen Charakter. Okay. Aber ich muss jetzt nochmal nachschauen. Und dann wolltest du noch über Rosalind Coulson? Ja, die hatten ja noch einige Szenen. Also da wird ja wirklich jetzt recht stark in diese Richtung gepusht, dass die füreinander Interesse? Das Witzige finde ich ist, dass ich das irgendwie... Ich weiß schon, was die Leute meinen, aber... Also, ja. Ich habe das Gefühl, Coulson trifft einfach mal auf eine Frau in seinem Alter mit denselben Funktionen. Ja. Weil ich meine, die Frau, mit denen er sonst schon... Also ich meine, May ist eine gute Freundin von ihm, aber sie ist quasi... ein Field Agent, also er ist ja auch ein Field Agent, aber sie sind ganz unterschiedlich vom Typ her. Ja. Und ich meine, seine große Liebe, die Cello-Spielerin, haben wir nie wirklich kennengelernt. Das war ja, sehr flach, alles. Aber das ja. Also Amy Acker. Ja, eben, die ist ja eigentlich deutlich jünger, oder jünger zumindest. Ja, und ich meine, dann hat es mit Daisy zu tun, die eher eine Tochter. Also, dass er einfach mal mit. Überhaupt mit jemandem in seinem Alter zu tun hat, die ähnliche Aufgaben hat wie er. Und ähnliche. Ja, ja. Also ist ja sowieso speziell, dass er mal wen anders noch hat. Und dass die sich dann interessant finden, also dass die glücklicherweise sich sympathisch finden und dann, dass das cool ist, das verstehe ich halt sofort, aber ich weiß es nicht. Ja. Es ist einfach, weil er hat sie dann gerade sofort so, ja, sie wollen mich irgendwie auf ihre gute Seite bringen mit dem Lieblingsburger und so. Und dann ist also, ja, zur Hälfte stimmt es also schon, aber eher, weil sie wirklich, okay, wir wissen es ja schon. Wir wissen es auch wieder nicht. Ja, ob sie sich wie mögen, ist es eigentlich schon so. Aber sie wollte ihn auch von der, von ihrer ATCU, Facility halt wegbehalten, also das war halt schon auch dabei, aber der Einbruch, ob der jetzt Aber wie gefällt sie dir denn das als Figur? Habe ich jetzt eigentlich nicht negativ, wo ich sagen könnte, bin jetzt aber auch nicht irgendwie, also ja, interessant, cool, eine Frauenfigur in dieser Position zu sehen, ja. Aber zu viel kann ich jetzt noch nicht sagen. Bei mir gefällt sie auch so als Spiegel ein bisschen, oder nicht, sorry, das ist wieder nicht als Spiegel, aber quasi als Person, die außerhalb von S.H.I.E.L.D. ist, aber auch ein Verständnis dafür hat, wie solche Organisationen funktionieren und quasi als Gesprächspartnerin für Coulson. Ja. Das finde ich spannend und eben sie selbst als Figur eigentlich, ja, ist auf jeden Fall erfrischend, eine Frau, eine ältere Frau zu sehen und auch eine machtvollere. Ne? Ja. Das ist schon cool. Sehr lustig, wie sie solchen Frauentypen immer die gleiche Frisur geben. Ja, wer hat das? Helen Mirren in einer ähnlichen Position hat das auch, glaube ich. Ich wüsste jetzt gerade nicht. Ja. Aber halt einfach dieser Bobcut. Ja, also ja, ja. Theoretisch Rachel in Orphan Black, aber dort ist das Alter, also sie ist wieder jünger. Aber es ist eine ganz ähnliche Position. Ja, also, dass sie solchen Frauenfiguren immer diese Frisur geben, unglaublich. Ja, und bei Supergirl, ja, wobei hat sie die ähnliche Position, aber schon auch ein bisschen vom Frauentypus ist die Schwester von Supergirl, zumindest das, was ich von ihr schon gesehen habe, auch ähnlich und hat auch so einen Cut. Ja. Das ist einfach so sagen, Frauen in Machtpositionen eher kürzere Haare tragen. Also jetzt M auf jeden Fall auch bei James Bond. Die hat natürlich dann ganz kurze Haare. Ja. Und ich denke jetzt gerade an Jodie Foster in Elysium. Dort hat sie auch einen kurzen Haarschnitt. Schon wie so eine, könnte man eine Studie dazu. Ja, auf jeden Fall zu Frisuren. Ich meine, also im echten Leben, ja. Ja, im echten Leben sowieso auch, aber auch in Serien. Also Vera und ich schauen ja teilweise diese Feuerwehrserie mit und am Anfang gibt es ja zwei Sanitäterinnen und die haben teilweise am Anfang noch recht viel die Haare offen. Ja. Später machen sie sie dann schon hoch, aber du fragst dich schon, das ist so unpraktisch. Ja, also ich meine, die sind total im Einsatz. Und auch Bobby, dass die beim Kampf ihre Haare aufnehmen, natürlich hat das ja in den Haaren gegriffen. Also das verstehe ich halt einfach nicht. Das sind so Aspekte, die gehen sie voll selten ein, dass ihre Haare wo offen sind und lange, dass das voll der Nachteil ist im Kampf. Und natürlich. Und der Witz ist, wenn sie kämpft, hat sie, glaube ich, oft offen. Aber bei so Banks, also bei so Spy-Zeug, also bei in der Bank. Aha, dort waren sie. Hatte sie sie ja dann zusammengenommen. Ja. So. Oder wenn sie am Trainieren ist. Das ist missglich. Okay. Wenn sie am Trainieren ist, hat sie auch so. Ja, und das ist. Also, es ist dann vielleicht so ein bisschen comic-mäßig. Ja, das sieht einfach cool aus. Ich meine, Black Widow hat. Okay, sie hat. Wo hat sie lange Haare? In Iron Man 2 hat sie lange Haare. Ja. ja, das, das ist dann halt die Comic-Ästhetik, die sie wohl aufrechtbehalten wollen. Da haben die Frauen halt die Haare auch immer offen. Warte, was? Ja, mir kommt einfach gerade so ein The Walking Dead, also Telltale-Spiele, dort geht es gerade darum, dass am einen Charakter die Haare geschnitten werden, weil sonst die Zombies an den Haaren greifen können. Ja. Das, so ein Detail ist eigentlich noch sehr wichtig. Ja, ja, aber stimmt, wenn es dann genau im Kampf auch vorkommt, dann fragt man sich schon, warum sie das machen. Ja. Also wenn, dann müsste es quasi von der Serie ignoriert werden, dass sie die Haare offen hat. Das heißt aber, er dürfte sie auch nicht... Also vielleicht würde jetzt jemand sagen, ja, er hat sie am Kopf gegriffen, aber das geht halt trotzdem besser, wenn er in die Haare reingreifen kann. Genau, hat mehr Greiffläche. Mhm. Also, weiß nicht, man sieht halt doch immer noch Frauen, dass sie ein bisschen so Absätze tragen und so. May hat immer Absatzschuhe an. Und ich glaube, Daisy auch. Ja, Daisy auch. Ja. Und das ist halt wirklich einfach, damit sie halt diesen Körper... weil man absetzt die Haltung dann. Die Haltung gerade dann dem traditionellen sexy Frauenbild entspricht. Aber ich meine, Soldatinnen und so weiter laufen haben ja. Also einfach normale Stiefel, denke ich, gehen da schon besser. Nicht, dass es nicht möglich ist. Also ich weiß schon, dass ich glaube, die Schauspielerin, die May spielt, die hat bei so Promos, hat sie, also mit dem Schauspieler von Coulson irgendwie so, hat wirklich ihre Moves dargeboten, dass sie wirklich so ein Stück Holz oder irgendwie so durchbrochen hat mit ihrem Fuß. Und dort hatte sie, glaube ich, auch ein bisschen Absätze, aber das müsste ich nochmal sagen. Aber das ist schon theoretisch möglich, ist aber also als wirklich Agentin, wenn du dich darauf einstellst, denke ich, ist es logischer, dass sie... Es wäre mal spannend, dem wirklich genau nachzugehen, aber Diskussion kommt halt immer wieder, weil als Frau kannst du dir halt vorstellen, wie unbequem das sein muss und trotzdem machen, lieben es aber halt wie Filme und Serien ist trotzdem, also schlimmstens sind ja so Mord, wie sagt man, Detektiv finden oder ich weiß jetzt die Begriffe gerade nicht mehr. Weißt du sie auf Englisch? Also zum Beispiel die Leichen untersuchen. Und ich dachte, gibt es ja eine Serie mit den zwei Frauen. Gerichtsmedizinerin. Genau. Ich habe jetzt gar nicht alle. Aber das, oder bei CSI Miami und so, das hast du, weißt du, Chaps, wo wirklich die ganze Zeit musst du stehen oder viel laufen und dann haben sie riesige Stilettos an. Und so, no, einfach nein. Sorry, also wenn du einen Bürojob hast oder... Dann hast du Hausschuhe dabei. Ja, also wenn du vielleicht wirklich dich musst, also ein Outfit-Code hast. Ja. Dass du wirklich, also Männer müssen in Anzügen kommen, Frauen in Schüpp und so. Okay, da gibt es ja auch Schuhe mit kleineren Absätzen. Ja, auf jeden Fall. Und ich denke, Gerichtsmedizinerin oder... Ich weiß gar nicht, ob das auch... Also Mediziner, Medizinerin eher, die haben... Ich glaube, die rennen in Hausschuhen. Ja, also Turnschuhe, ja. Ja, also die brauchen doch bequeme Sachen. Also bei CSI war es sicher, CSI Miami oder was, immer krass. Und ich weiß den Namen nicht mehr, diese bekannte Serie mit der, die eine Frau ist Polizistin. Bones. Nein. Ah, Rizzo und Isles. Ja, Rizzo Lee und... Ja. Ja, die zwei, ich schaue die Serie nicht. Aber dort, die laufen, also die eine läuft dann auch immer mit Stilettos rum, die Gerichtsmedizinerin. Und nur so, ist das wirklich so? Ja. Es gibt Frauen, die behaupten, sie finden es bequem, aber ich glaube, es gibt auch ganz viele, die also nicht in so vielen Situationen, also in ganz vielen Situationen ist es auch unpraktisch oder nicht angenehm. Also es Frauen gibt, die sich gewöhnt sind und dann es nicht mehr merken, ich kann es nicht einschätzen, weil ich mag es sicher nicht. Also ich glaube, ich finde auch, dass man da genauer hinschauen müsste, weil eben es gibt so etwas wie Gewöhnung und aushalten. Ja, und, einfach durchbeißen. Und ich glaube, dass es auch ganz, ganz viele dann Praktiken gibt, dass man dann die bequemen Schuhe dabei hat. Das ist, ich weiß bei wem, bei V.I. Warshawski, das ist eine Privatdetektivin aus einer Krimireihe in Chicago. Und die hat immer Ersatzschuhe dabei. Also weil die hat gerne hohe Schuhe. Ja. Und die hat auch gerne schöne Klamotten an. Mhm. Und die hat dann aber, wenn sie dann Auto fahren muss, hat sie dort auf jeden Fall dann die flachen Slippers drin, weil ja. Autofahren mit Stöckelschuhen ist nicht so einfach. Ja. Oder wenn sie dann eben ihre Einsätze hat, wo sie, also sie wechselt dann recht auch. Okay, das ist schön. Das ist sinnvoll, ja. Quasi, damit sie beides haben kann. Ja, also das ist schon um einiges realistisch. Ja. Und eben, es gibt krasse Beispiele und dann einfach kleine Details, wenn man mal so eine Frauenfigur mit Stiefeln sieht oder dann ist einfach so, ah, seht ihr, geht doch. Ja. So, ich meine, Katniss aus Hunger Games und ja. Mockingbird, also eben, ja. ich meine, Bobby ist ja, glaube ich, hat auch so Stiefel eher. Ja, bei ihr ist ohne Absätze, glaube ich. Ist mir nicht aufgefallen, ich glaube, sie hat Absätze. Ja. Ja. Aber bei Sky ist es nicht, aber ja, genau, bei Mockingbird, Bobby, nein. Bei Black Widow müsste ich, also dort sieht man manchmal auch schon, dass es schon noch so Schuhe sind, wo der Schuh schon eine ganze Einheit ist, also nicht irgendwie der Absatz, freier Raum, aber es ist trotzdem, du siehst, es ist erhöht, damit eben die Haltung der Schauspielerin dann... Genau, weil ich muss jetzt eben gestehen, ich glaube, dass teilweise solche Schuhe, also Sportschuhe oder so, ein bisschen die Ferse erhöht, ja. ist ja, glaube ich, schon auch... Ja, ja, aber ich denke, ich rede jetzt schon von den... Aber wir reden, aber eben, wir reden ja, also wir reden ja hier nicht von... Genau, wir reden ja wirklich von Absätzen und wir können ganz sicher davon ausgehen, dass das erstmal unnötig ist und dann können wir darüber reden, wer es trotzdem gerne machen möchte oder so. Ja, ja also, nein, das ist egal. Ich meine sowieso unpraktische Kleidung, offene Haare, auch, dass diese Frauen sich immer so schminken, kann man auch wirklich im Zweifel ziehen. Bei Sky habe ich es mir, ist es mir wieder aufgefallen. Ist dir aufgefallen. Aber nicht, dass sie am Morgen, wenn sie aufsteht, sich das macht, kann ich mir schon gut vorstellen. Ja. Eben, ich finde, da wo wir gesagt haben, bei Agents of S.H.I.E.L.D., dass quasi diese Frauen unterschiedlich damit umgehen und dass es bei Sky ein Element ist, dass es ihr quasi wichtig ist, das finde ich dann schon, das ist dann eine Charaktersache, weil sonst... Ja. Also bei Gemma ist es ja nicht so. Ja. May hat es auch nicht in die Spitze. Ich glaube auch weniger, ja. Bobby? Ich habe das Gefühl, bei Bobby ist es unterschiedlich. Ja, also ich glaube, wenn Bobby so rumläuft, also ich meine, geschminkt sind sie alle, gell? Ja, das sind die Schauspieler eben. Ja. Das finde ich dann schwierig, weil. Genau, weil. Also quasi die Frage ist, ob sie über die Schauspielerin Schminke auch noch charaktergeschminkt sind. Ja, finde ich schwierig einzuschätzen, weil du dir so gewöhnt bist, dass Frauen eine Grund Make-up haben. Ja, genau. Mute Make-up. Wenn also Männer sagen, oh, ich habe Frauen lieber, die kein Make-up tragen, meinen sie Frauen, die Nude Make-up tragen. So. Ja, das ist ein anderes Thema. Ja. Aber das ist wie zu Sky Charakter gehört. Ja, dass sie das gerne macht, ja. Oder dass das, dass sie wichtig ist. Jetzt ihre Haare wirken jetzt, sozusagen, dass sie halt kürzer sind, wirken jetzt auch nicht mehr so gestylt. Also, sieht so aus, als wären sie relativ so, wie sie aufgestanden ist. Während sie in der ersten Staffel immer so perfekte Glocken hatten. Ja, ja. Und nicht immer so, also das weiß ich, wie aufwendig, damit die Haare dann so schön gelockt immer bleiben. Also es ist das typische TV-Schauspieler Logik. Hattest du noch einen Punkt? Also ich habe noch schon, es stirbt selten wirklich jemand in dieser Serie. Also so oft ist immer, ist diese Person jetzt so, nein, doch nicht. und deshalb jedes Mal, wenn bei Agents of S.H.I.E.L.D. jemand wirkt, als wäre er gestorben, musst du immer zuerst warten, wie es in der nächsten Folge ist. Also ich meine, es warten jetzt teilweise noch Leute auf Rainer und Trip, genau. Ja, bei Trip. Ich glaube nur, dass die beiden, dadurch, dass die Leute zu anderen Serien gegangen sind, kann man sicher sein. Genau, sobald die Schauspieler woanders... Genau, aber es gibt halt immer noch Leute, die sagen, ja, Rainer kommt wieder. Oder man kann sich alles vorstellen. Ja. Okay. Warum nicht? Abbringt? Irgendein Mal. Ja. Und dann habe ich nur noch so Kurs, weil es fällt mir einfach immer auf. Bei Andrew war ja ein Agent dabei, der ihn beschützen sollte, der ja dann gestorben ist. Und Andrew sagt aber noch extra, ja, wenn der nicht da gewesen wäre, wäre ich gestorben. Also, wir wissen ja jetzt, dass es anders, ein bisschen anders gewesen ist. Aber einfach so, fand einfach lustig. Also ich habe mir dann wieder so gefragt, wie groß ist denn jetzt S.H.I.E.L.D.? Also wenn die einen Agent verlieren, ist das eben ein großer Verlust sozusagen, weil sie eben auch allgemein wenig Leute haben? Oder ist das dann wirklich wie egal, weil sie haben ja dann keine... Aber ich weiß ja natürlich wieso, weil das sind einfach die Red Shirts. Die gibt es in jeder Serie, also wo es so größere Gruppen gibt, kann man nicht bei jedem Charakter immer ein Riesenzeug draus machen. Aber es ist schon eine gerechtfertigte Frage in Bezug auf S.H.I.E.L.D., weil eigentlich waren wir mal im Aufbau von S.H.I.E.L.D. inbegriffen und ich habe keine Ahnung, wie groß jetzt wirklich, weil ihre Labors und auch ihre Gänge so groß sieht das nicht aus. Also okay, sie haben doch mit dem Bass recht einen großen Hangar. Also aber da rennen auch immer Leute rum. Ja, ja, irgendwelche Mechaniker und so. Also es hat schon einige Leute, aber es ist nicht mehr wie früher S.H.I.E.L.D. bei diesem riesigen Gebäude von Captain America und der Soldier. Und wo ja dann diese riesige Flugfahrzeuge rauskommen. Also das war ja ganz, ganz eine andere Stufe. Das waren andere Dimensionen. Ja, also so groß ist es sicher nicht mehr. Und sie hatten ja am Anfang, in der zweiten Staffel ja Probleme, auch Leute... Eben deshalb die Söldner, Hunter und so weiter, die waren ja eben dabei, weil sie sonst... Lucy Lawless, aber eben, das gehen sie jetzt halt nicht mehr so ein. Aber ich denke immer so über so solche Sachen nach und ich immer so, Gott, eben, bei Sky, als sie angeschossen waren, haben sie ja die ganze Welt auf den Kopf gestellt, um sie retten. Aber natürlich passiert das bei anderen Charakteren ja nicht, weil es halt die Serie so verlangt. Und ich muss mal, ich darf nicht zu fest nachdenken. Oh. Aber bei Lost ist mir das auch immer aufgefallen. Von Star Trek kommt ja der Begriff Redshirt. Und ich denke dann immer an Battlestar Galactica, weil dort ist es eben, dort tut wirklich jeder Tod weh. Ja. Weil dort gibt es wirklich wortwörtlich eine Tafel und immer am Anfang der Serie wird immer die Nummer gezeigt, wie viele Menschen in der Flotte noch am Leben und sind. Und du siehst Roslyn immer mal wieder, wie sie wieder bin. Genau, wenn jemand stirbt, dann siehst du sie, wie sie fliegt. Genau. Also wenn ihr gesagt wird, dass da ein ganzes Schiff zerstört wurde und es sind irgendwie 300 Leute gestorben, geht sie das wirklich ändern. Und wenn sie erfährt, dass jemand ein Kind bekommt hat, dann kann sie eine Nummer dazu tun. Und dann wirklich, also das ist einfach dieser Unterschied. Einfach bei Battlestar Galactica, da kennst du diese Charaktere auch nicht alle im Hintergrund, aber wenn dann dort eben ein Flugzeug oder ein Schiff zerstört wird, tut es echt weh. Also es wäre vielleicht mal interessant, wenn es mal so Coulson, wenn wir mitkriegen, irgendwie so ein Besprechung oder sowieso, wo wir mal einen Zwischenstand bekommen, dass er mal sagt, ja, wir hatten ja jetzt glücklicherweise, konnten wir viele Leute anstellen auf der und der Ebene, also die quasi über das und das Bescheid wissen, weil ich habe wieder den Eindruck, sie haben vielleicht einige Leute angestellt, die aber nicht so viel Bescheid wissen, aber wenig, sehr, sehr wenig Leute, die auch ein bisschen im engeren Team sind. Und dass er mal sagt, aber wir haben auch viele verloren da oder wir sind immer noch nicht. Also das wäre mal interessant, ein bisschen mehr zu wissen über S.H.I.E.L.D. Und weil sie ja nicht mehr so eben nicht mehr die großen Dimensionen haben, ist ja auch schwieriger, viele Leute dann zu regulieren, also da alles den Überblick zu behalten. Mhm. Weil vorher hatten sie ja mehr Leute eingestellt, deshalb auch mehr Leute, die kontrollieren konnten. Und was habe ich noch? Ist egal. Mhm. Eben einfach so wie S.H.I.E.L.D. allgemein. Da darf man... in den Humans. Ich meine, in der ersten Folge sah man ja, dass eben die ganze Welt dann von diesem Fischöl, von diesen Verbreitungen dieser Substanz dann eigentlich betroffen ist. Aber jetzt habe ich so mitten in der Folge, habe ich mir dann gedacht, wo sie da eben diesen Banks da betäubt haben und dann da forschen waren, ich dachte mir einfach so, ist nicht eigentlich euer Auftrag, Inhumans zu finden und diese denen zu helfen und zu rekrutieren? Weil halt die Story weitergehen muss, dann sehen wir das halt nicht mehr. Aber ich habe so, eigentlich, also eben, da darf man nicht, ich weiß nicht, man darf da nicht zu fest darüber nachdenken, mich so, also eigentlich ist das immer noch ein Problem. Aber eigentlich solltet ihr nicht Lash hinterher sein, sondern... Also das ist auch wichtig, aber gleichzeitig sollen da die ganze Zeit neue Humans auftauchen, die eben entweder ausflippen, weil sie nicht wissen, was passiert, oder eben eine Gefahr sind, oder wo man rekrutieren kann für ihre neue für S.H.I.E.L.D., oder dass sie da die Secret Warriors Gruppe. Tja. Ja, aber ich verstehe schon, weil es wäre dann eben, dann wäre es eine Fall pro Woche Serie und nicht eine Serie mit einer mit einem Strang, der mit mehreren Episoden läuft. Man darf einfach nicht zu fest an diese. Also ich bin auch gespannt, wie es bei Jessica Jones sein wird. Ob das dieses ganze Zeug mit den Inhumans, ob das dort dann ein Thema wird sein. Ja. Und so, by the way, da irgendwie jeder tausendste Mensch hat jetzt Superkräfte oder so, dass das jetzt irgendwie dort dann einfach etabliert ist. Mhm. Man weiß auch noch nicht genau, wie sich das mit Jessica Jones selber ja dann, also aus den Comics ist das halt so eine typische Comic-Superhelden-Geschichte, dass sie halt mit radioaktivem Material irgendwas in Verbindung kam. Das wissen wir noch gar nicht, wie sie das in der Serie dann machen. Mhm. Aber das ist eigentlich ein Teil der Marvel Cinematic Universe ist, dass jetzt diese Inhumans überall auftauchen. Vielleicht kommt sie noch. Wird spannend. Wird spannend. Ja, auf jeden Fall. Gut. Dann sind wir am Ende. Ja, wir sind am Ende mit Among Us Hyde. Ja. 6. Folge der 3. Staffel. Jo. Danke fürs Zuhören. Und viel Spaß bei Agents of S.H.I.E.L.D. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Genau. Tschüss, das waren Anne-Sophie und Nuria. Macht's gut.